Wir sind fähig, ein bisschen länger zu hören und glaube ich schon, das war auch sehr schön. Ich möchte zum Schluss noch sagen, ich habe mir auch das von der Ulrike noch einmal durchgelesen und was mir schon aufgefallen ist, dass sie sozusagen bei der Zusammenfassung da was schreibt von Misogyn, also Frauenverachtung und Depravierung der Materie. Also es ist sozusagen auch eine Kritik am Ende des Vortrags an Formulierungen von Lacan, wo sie meint sozusagen, dass er da einen Diskurs hat, der anders ist als sonst, nämlich weniger dem Unbewussten folgt, als von dir folgt. Und diese Kritik wollte ich als Frau, die da sitzt, nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern dazu helfen. Aber ich möchte eigentlich über etwas anderes sprechen. Es ist so spannend und gut, weil es ist so, als würde sich das Sprechen über Körper, Leib und ich möchte über das über ein Konzept von einem Kinderanalytiker sprechen, von Ricardo Rodulfo, von dem wir auch einen Text gelesen haben. Ich habe den Eindruck, es legt sich so drüber. Es ist so wie ein eigenes Konzept, das sich an Lacan anlehnt und wie drüber legt und andere Akzentuierungen hat, aber durchaus natürlich ähnliche Dinge behandelt. Und ich möchte am Anfang einen Dichter zu Wort kommen lassen. Ich habe eine schöne Postkarte gefunden mit einem Zitat von Hugo von Hofmannsthal, weil es für mich als Analytikerin beim Sprechen über den Körper immer um Sprechen und Sprache über den Körper gehen muss oder geht. Ja, nicht so weg. Manche Wörter, sagt er, gibt es, die treffen dich wie Keulen. Doch manche schluckst du wie eine Angel und schwimmst weiter und weißt es noch nicht. Und ich finde das so bezeichnend, dass die Worte und das Körperliche eigentlich sehr verbunden ist. Und es ist zu beobachten, vor kurzem war wieder ein Vortrag im Arbeitskreis über die Verbundenheit des Sprechens und der Sprache mit dem Wort. Das ist irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen ein Zeitgeist, dass sich die Psychoanalyse, über Präverbales gibt es viele Konzepte und Überlegungen, aber sich viel auch mit der Verbundenheit der Worte mit dem Körper. Das ist irgendwie ganz ein wichtiger Fokus in den letzten Jahren vor. Ja, wir haben einen Text gelesen, wo der Eckhard Leiser den Rodulfo noch einmal zusammenfasst. Ich habe mich dann mit dem Rodulfo direkt noch einmal beschäftigt, das ist ein Kinderanalytiker in Buenos Aires, und der eben ausgehend von seiner Arbeit sich mit ein theoretisch auseinandergesetzt hat damit, wie das Kind sozusagen, wie die Kinder sich überspielen, über das Spielen agieren und Zeichen und Sprechen eigentlich ihren Körper erschaffen. Er beschreibt es so. Das ist ein gutes Buch, das mir sehr gut gefällt, heißt Die lange Geburt des Subjekts. Und es geht um ein Herstellen und Entwickeln des Körpers und des Subjekts. Das ist sozusagen in einem bei ihm. In seiner Theoriebildung legt er sich an den Lacan und ein wichtiger Begriff ist das Signifikant und das Subjekt. Das heißt, bei ihm geht es ganz klar, wie es sonst oft nicht in allen Analysen so ist, aber bei ihm ganz klar auch um die Vorherrschaft des Unbewussten. Und er hat dazu neue Theoriestücke entwickelt, sozusagen. Der Begriff des Spiels ist bei Rodulfo ein zentraler Begriff und er beschreibt es sozusagen, wie das Kind von früh an sozusagen über eine bestimmte Art von Handlungen, von Spielen, sich eben Körper und Sprache findet und entwickelt. Ich habe mich da vor allem eigentlich mit der Adoleszenz noch einmal beschäftigt und möchte von dem ausgehend diese Arten des Spielens, die Rodulfo beschreibt, noch einmal aufnehmen. Bei der Adoleszenz gibt es ja den Objektverlust und die Objektneubesetzung als etwas ganz Wichtiges. Die Eltern verzichten, Trauerarbeit leisten, neue Objekte idealisieren, neues Ich-Ideal errichten, neue Liebesobjekte finden und dann die Fähigkeit zu lieben. Das sind schlagwortartig, ich raff das ein bisschen zusammen, die Dinge, die da passieren in der Adoleszenz. Und bei den Körperveränderungen ist ein erhöhter Triebdruck, und bei allen so theoretischen Konzepten zur Adoleszenz wird dem auch ein großer Raum gegeben, eben die Funktion der Masturbation, dass sie so wichtig ist, das Masturbieren, die Fantasien und dieses Zusammenfügen, dieses neue Zusammenfügen eines Körpers, der manchmal als Feind, als etwas Schreckliches erlebt wird, gerade in der Adoleszenz. Es ist wie ein neuer Körper, der entsteht. Und sehen tut man es auch bei den Mädchen, wo zum Beispiel Essstörungen dann auftauchen. Nicht dieses Hadern, dieses Kämpfen mit dem weiblichen Körper. Und schon die Anna Freud hat eigentlich beschrieben, wie Askese von Nahrung und Schlaf in der Adoleszenz scheinbar immer schon ganz was Wichtiges war. So diese Selbstfindung des Körpers, dieses Ich sage, wann ich esse, wann ich schlafe, wie es mir, also diese Auseinandersetzung, diese mit dem Körper. Eventuelle Selbstdestruktionen, Suchttendenzen und alle möglichen Erscheinungen, die wir bei Adoleszenzen sehen, also sind ja so etwas ganz Wichtiges und sind Möglichkeiten, sich einen neuen Körper zu erschaffen. Und da gibt es eigene sozusagen Spielarten oder Spiele, wie der Wulfe beschreibt, um sich diesen Körper neu zu erfinden. Und dann gibt es noch eine schöne, so mit wie viel Zeit ich noch habe, also es gibt da noch eine schöne Ausführung über Spielen und Arbeiten, wo sozusagen auch das Körperliche einen Raum hat, aber wo es auch viel darum geht, über die Subjektsignifikanten sozusagen umzuarbeiten und dass das Spielen mit seiner Unbewussten, durchdrungen vom Unbewussten, durchdrungen vom Primärprozesshaften auch verwandelt wird ins Arbeiten, in eine Beschäftigung, in etwas, was einen genauso sozusagen treibt und irgendwie ja, treibt wie das Spielen. Und was ja zum Beispiel bei Spieltherapien etwas Wichtiges ist, zu schauen, können Kinder spielen oder was ist mit dem Spielen, wie fähig sind sie, oder das ist auch so oft ein Indikator dafür, wie gehemmt oder wie erkrankt oder blockiert ein Kind ist. Also ich möchte erst einmal was zu diesen Funktionen des Spielens sagen, weil nämlich in der Adoleszenz alle Krisen der vorherigen Stufen der subjektiven Strukturierung, also diese frühen Formen des Spielens, neu auftauchen. Und zwar in einem neuen Niveau mit einem veränderten Körper. Die erste Funktion des Spielens, da ist wahrscheinlich auch dieser Bezug zu Lacan, ist noch einmal dieses Errichten der Oberfläche, das ein Löcher machen, ein Errichten der Oberfläche und eine Spiegelfunktion. Und ich habe bei Rudolf noch etwas sehr Schönes gefunden, nämlich das Aufrichten. Und dass das Aufrichten eine ganz wichtige Funktion ist, die sozusagen Bum und Mädchen durchleben gleich diese Phase einer phallischen Sexualisierung. Und diese Phallisierung beschreibt der Rodolfo als einen inauguralen Akt im Leben des Kindes. Das heißt, es ist unverzichtbar. Hier wird von den Eltern eine Art Grundausstattung an das Leben weitergegeben. Es geht um einen elterlichen Wunsch quasi an das Kind, an das Mädel, an den Buben, sich als Wesen von eigenem Recht auf den Weg zu machen. Es geht also um einen Wunsch, dass das Kind aus der Existenz im Wunsch des anderen entlassen wird. Und ich finde das so spannend, weil das ist sozusagen die psychische Beschreibung dafür, warum Babys, die erst so ganz weich und formbar irgendwie im Schoß liegen oder im Körper liegen sozusagen, warum die anfangen, sich aufzurichten. Es geht um etwas sozusagen, das sich aufrichtet. Es geht eigentlich um so eine narzisstische Besetzung, und zwar, dass das Kind aus dem Wunsch des anderen gehen soll. Und wenn das nicht ist, fehlt etwas. Also das ist etwas, was mitgegeben wird. Und dieser Wunsch kann zum Beispiel nicht ausgesprochen werden. Diese Art von früher Phallisierung in einem Kinderheim, wo Kinder zwar gut versorgt werden, essen kriegen und gepflegt werden, aber es gibt nicht diese Besetzung. Dieses Besetzung, du bist ein Wesen, das einen eigenen Weg gehen wird. Also auch aus meinem Wunsch heraus. Also etwas von über die Signifikanten besetzt werden, das ist ganz wichtig, sonst habe ich keinen Platz in der Familie und auf der Welt, aber auch, dass man sozusagen aufhört, so ein weiches etwas zu sein und sich aufrichtet. Diese vorsignifikante Bedeutung des Falschen finde ich etwas, was nicht zufällig von einem Kinderanalytiker kommt, der sich eben mit feinen Frühmechanismen beschäftigt. Das ist ein dynamisches Schema im Körper des Kindes, das dort eingerichtet wird. Also um sich aufzurichten und auch um sich in Bewegung zu setzen. Weil man könnte auch sagen, wie andere entwicklungspsychologische Ansätze, Piaget nimmt an, es gibt ein inneres Programm, wie bei dir, nicht der Mensch wie das und das und das, aber da gibt es sozusagen eine psychische Vorstellung, wie das mit einem Besetztwerden der Eltern zusammenhängt. Eine frühe Fallisierung. Und dann kommt diese Herstellung des harten Elements, das haben wir in der Lesekreis gelesen. Und da gibt es dann beim Lacan diese Auftrennung zwischen Phallus, ist eher dem männlichen, und das weibliche hat am Anfang eben auch die Fallisierung. Und da gibt es die Idee, dass der Phallus dem Mädchen dann weggenommen wird. So ist die Vorstellung von Rodolfo auch. Und dass es ein gesellschaftlicher Akt ist, sozusagen, dass dieses Aufrechte und diese Zuschreibungen, dass das Weibliche eben nicht so sei, dieses Phallische dann auch bremst und das Weibliche formt. Und ich finde, das ist ein anderer Zugang eben zum Weiblichen und zum Männlichen, als ich es sonst in der Psychoanalyse kenne. Ich gehe zurück zum Pubertierenden, wo es auch andere Funktionen gibt, die sich quasi wiederholen, wie vom kleinen Kind, dass zum Beispiel der Spiegel eine große Bedeutung spielt, eine große Rolle spielt. Der Spiegel ist aber da nicht mehr Verheißung, sondern es ist mehr Mangel und Disharmonie. Der Spiegel ist noch einmal anders aufgeladen als die Spiegelerfahrung des Kleinkindes. Und ist für den Jugendlichen etwas ganz Wichtiges. Dann gibt es so eine Vorstellung, dass Bänder hergestellt werden, und zwar Bänder durch neue Personifizierungen, neue persönliche Beziehungen, die hergestellt werden durch neue Ich-Ideale, über die Peer Group, über verschiedene Gruppierungen und sich identifizieren, entstehen neue Bänder, eigentlich ähnlich dem Möbiusband. Und bei diesen Bändern, das kommt später. Dann gibt es eben noch die Masturbation, die er da auch einmal beschreibt, als eine Funktion, sich einen Körper geben. Er sagt, dass die sexuelle Lust da so wichtig ist und dieses Überschwemmtwerden und das Masturbieren, damit auch dieses Zerfallene oder dieses Fremde, zum Beispiel der Brust, des Genitals und alles Mögliche, dass das sozusagen zusammengehalten wird. Dann beschreibt er eine Phase des Dreckigseins, die ja auch sowohl das Reden, also dieses, manche Jugendlichen tun dann so gern schmutzige Wörter, also oder schimpfen, geil und bla bla bla, das ist immer, gibt es dann die aufgeladenen Wörter, aber richtig auch so ein Hängen an bestimmten Kleidungsstücken und auch so ein Dreckigwerden, sozusagen eine Oberfläche herstellen und sich einhüllen. Und das Fortdarspiel wird auf neue Weise verwendet, das ist auch wieder sehr körperlich, der Jugendliche verschwindet, taucht wieder auf, nicht nur konkret bei den Eltern, sondern es geht auch um ein Verschwinden vor den vertrauten Erkennungsmustern, vor der vertrauten Identität. Es ist sozusagen ein ständiges sich entfernen, aber auch ein Verschwinden vor sich selber, dieses Wechseln von Kleidung, Haarfarbe, Haarschnitt und so weiter, das hilft, dass so etwas wie ein mit sich selber Verstecken spielen, aber auch vor dem anderen beginnt und dieses Verstecken spielen, das auch oft in Kindertherapie eine große Rolle spielt, das ist ganz was Wichtiges und das auftaucht, ist aber auch für den Adoleszenten so wichtig, weil er sozusagen eine eigene neue Identität damit auch baut. Und das ist wirklich ein Weggehen, ein Kommen, ein mit dem Körper tun. Und es gibt so die Vorstellung, dass da gibt es ganz viel Normales. Also, dass es sozusagen ganz wichtig ist, den Adoleszenten da auch ganz viel Raum zu lassen, weil das ist seine Möglichkeit, etwas auch auszudrücken, was er psychisch gerade umbaut, indem er seinen Körper sozusagen verschieden bekleidet, behandelt und so weiter. Dann geht es eben auch wieder um die Signifikanten. Der Jugendliche bricht aus den ideologischen Steinbrüchen der Erwachsenen, Politik, Kunst und so weiter etwas für sich heraus und verwandelt es in was Eigenes. Es geht eben ganz viel um Differenzbildung und diese Differenzbildung ist sowohl körperlich als auch über die Signifikanten zu verstehen. Und das betrifft die Sexualität, die Differenzbildung, aber auch ist auch wichtig überhaupt in Bezug auf diese Subjektivierung. Und da spielt das Spielen, eine, durchdrungen vom Primärprozess, eine große Rolle. Also das Löchermachen, Herausziehen, das Annehmen, das Fallenlassen wird als Forderung gesehen, und zwar damit die Forderungen, also das ist gut, wenn der Jugendliche das macht, damit die Forderungen des anderen umgearbeitet werden zu seinen Subjektsignifikanten. Das heißt, dass er sich so als Subjekt neu repräsentiert. Beim Löchermachen denke ich eigentlich an das viele Fragen, an das bohrende Fragen, an das die Eltern in Frage stellen, an das Kritisieren. Ich finde, da ist natürlich auch viel im Sprechen beim Jugendlichen, aber es ist auch viel im Tun. Also es geht ganz viel über den Körper und auch ein Löchermachen in die Gesellschaft. Ich finde, dass die Adoleszenten pubertierende Löchermachen in die Gesellschaft und oft dort hinein ganz treffsicher Löcher machen, wo es wirklich hin, also es ist wie Hinweise oder so, kommt man vor. Und ich habe in einer Lehrveranstaltung, wo ich vor kurzem war, ein Beispiel gebracht von den Ikimori, von diesen Jugendlichen, Adoleszenten, die sich in Japan sozusagen oft monatelang oder jahrelang zurückziehen nach Hause und sich eigentlich nur versorgen lassen und nichts mehr tun und sozusagen wie eine Auszeit nehmen und somit auch der Leistungsgesellschaft sozusagen auch irgendwie einen Finger zeigen, so verstehe ich es, ein Lob dorthin machen, ja, dass es sozusagen unerträglich ist, von der Kindheit als Jugendlicher sofort in diese in diese Gesellschaft hineinzusteigen, die ja so viel verlangt, gerade in Japan, und Hochleistungsgesellschaft ist. Das fällt mir dazu ein. Es geht eben dieses Hinterfragen der Wertvorstellungen und der Normen. Also das ist ein Löchermachen, finde ich. Es ist so wichtig, dass dem Jugendlichen gelingt, neue Ich-Ideale eben, oder die Ich-Ideale zu drehen, und wenn es ihm nicht gelingt, bleibt er in einem alten Ich-Ideal gefangen. Und auch in alten Signifikanten gefangen. Ich habe gemerkt, ich habe mich dann sehr auf die Signifikanten irgendwie bezogen, weil natürlich ein Jugendlicher auch viel spricht, aber es geht auch um den Körper, und ich möchte mich jetzt, weil es auch schon spät ist, und weil es schon spät ist, einfach sehr auf den Körper beziehen. Genau, es gibt dann noch so eine Überlegung, wenn dieses Spielen nicht möglich ist und wenn es eben nicht gelingt, dieses Übertragungs- oder Übergangsgeschehen zu ermöglichen, kommt es oft zum Acting Out. Acting Out wird charakterisiert durch ein Tun, das unmöglich ist zu stoppen. Und das ist etwas anderes wie agieren. Agieren ist etwas tun, etwas ausdrücken, das hat auch eine Botschaft. Und Acting Out ist etwas Zwanghaftes, ein starres Tun, das zum Beispiel untersucht ist oder in einer übereilten Partnerschafts- oder Berufswahl. Und ich finde die Idee von Rudolf gut, dass es das durchaus in einem sozialen Rahmen gibt, dass das manchmal so gesund ausschaut, aber wenn jemand zu früh sozusagen in dieses Vorgegebene einsteigt und sich total anpasst, sieht er eigentlich auch manchmal die Gefahr, dass ein falsches Selbst entsteht oder dass es eigentlich eine Abwehr des Spiels ist, dass sozusagen etwas auch nicht Raum hat. Dass es eine fatalistische Flucht ins Erwachsenensein gibt, quasi, und dann wird ein Leben lang sozusagen dann dieses Jammern, ich musste diese Berufswahl einschlagen, wenn es nicht wirklich einen sozusagen so, also weil die Eltern das halt so wollten und so weiter, ich musste das Geschäft des Vaters übernehmen. Also es gibt eine neurotische Symptombildung dann manchmal. Das kann oft zu Hemmung und zu Dämpfung der Lebenslust und Kreativität führen und eben neurotische Entwicklungen sozusagen einläuten, beginnen. Zu dem Ideal möchte ich noch sagen, dass es auch ein zu viel an Ideal gibt und auch das petrifiziert und verunmöglicht, dass diese signifikanten Wunschmöglichkeiten des Subjekts sozusagen in eine Veränderung, in ein Durcharbeiten kommen, wenn zum Beispiel wenn Jugendliche die Figur einer Familie als Ich-Ideal, wenn in den Jugendlichen die Figur einer Familie als Ich-Ideal intronisiert ist und wenn es zum Beispiel, das kann zum Beispiel passieren über Vornamen, das kann wirklich oft zu Blockaden führen und zu Schwierigkeiten, wenn es nicht mehr klar ist sozusagen, was da alles dem Jugendlichen mitgegeben worden ist. Oder wenn zum Beispiel Signifikanten sich nicht verändern, weil der Signifikant, du bist mein Baby, kann oder hilft sehr gut, einem kleinen Kind einen Platz zu finden, aber wenn einem Jugendlichen immer noch gesagt wird, du bist mein Baby, ist das ein Signifikant, der nicht hilfreich ist, sondern der eigentlich hemmt und der etwas verunmöglicht. Rodolfo meint, dass dem für den Jugendlichen wichtig ist, einen imaginären Körper über einen imaginären Körper zu verfügen. Das ist ein Körper, in dem er sich mit dem libidinösen Wunsch des anderen auseinandersetzen kann. Es geht um eine Formulierung, die besagt, dass der Jugendliche quasi sagen kann, das ist es, was die wollen von mir, aber nicht das, was ich will. Und das ist sozusagen so etwas wie ein Zwischenstück, kommt mir vor, so eine imaginäre Formulierung, wo einerseits das aufgenommen wird, was an Normen, an Vorstellungen und Wünschen sozusagen mitgegeben worden ist, aber zugleich es dem Jugendlichen auch möglich ist, dem etwas entgegenzusetzen, etwas von dem zu nehmen, etwas auch nicht zu nehmen, also wo er nicht total dem unterworfen ist. Oder sich total dagegen stellen muss, was ja auch ein Unterworfensein bedeutet, eine Gegenidentifikation. Was mir gut gefällt, ist sozusagen die Idee von Rodolfo auch, dass dieses kindliche Spielen, das auch der Jugendliche dann hat, zum Konzept des Bastlers gehört, das er von Levi Strauss übernommen hat. Das Kind bastelt mit unbewusster Handschrift nach dem Prinzip, das kann man immer noch brauchen. Es ist die theoretische Formulierung der Umwandlung des Beliebigen, des Zufälligen in etwas Notwendiges und Strukturales. Und da kommt etwas ins Spiel, was mir beim Rudolfo auch gut gefällt und was Wichtiges Psychoanalytisches ist, nämlich, dass es dieses Moment des Spontanen oder des Zufälligen gibt. Und im Gegenteil, er sagt, dass das sozusagen dieses Kreative oder etwas, das im Fluss ist, auch mit dieser Umwandlung des Zufälligen, des Spontanen, das kann das zunutze machen, sich zunutze machen und ist was Gutes. Die unbewusste Spontanität meint, er fungiert eben wie ein Zauberstab. Und in der Adoleszenz ist der Übergang vom Primärprozesshaften in das Sekundärprozesshafte wichtig. Die Dinge aus dem kindlichen Spielen müssen auch irgendwie fallen gelassen werden. Es gibt also quasi, es gibt auch einen Unterschied. Es ist nicht weiter das gleiche Spiel. Es ist auch nicht gleich weiter der gleiche Körper. Nicht? Und das haben die frühen Analytiker auch schon beschrieben, weil Schwangerschaft ist möglich und Mord ist möglich. Ja? Wenn kleine Kinder wütend werden, können sie schimpfen und schreien und vielleicht sich die Mama hauen oder eben, aber ein Jugendlicher kann wirklich was machen. Und es ist auch etwas, was oft Schwierigkeiten bringt. Wie geht jemand jetzt auch mit seiner Kraft um? Wenn jemand zum Beispiel geschlagen worden ist, lange, schlagt er jetzt zurück? Ja, wird er jetzt, also, oder lässt er sich, also da zeigt sich dann oft auch, was das Schlagen, also was dieses körperliche Großwerden auch bedeuten kann. Oder dieses Schwangerwerden, das ja auch so wichtig ist, dass das jetzt wirklich möglich ist und nicht nur eine Fantasie, ich kriege jetzt von dem und vom Papa ein Kind oder ich wünsche mir da die Puppe oder es gibt so die Vorstellung vom Kind kriegen, sondern wirklich schwanger werden können. Hättest du doch schon da. Dankeschön. Ich bin ja endlich fertig, aber ich wollte noch ein paar Sachen sagen. Also da müssen einige Dinge aus dem kindlichen Spielen fallen gelassen werden. Es muss zu Brechungen und Wendungen vom Spiel kommen, damit dieses Tun, dieses im Sekundärprozess also möglich wird, ein Arbeiten. Also das sozusagen, dass auch ins Lernen, in ein Studieren, in ein sich auseinandersetzen mit Texten und so weiter und in anderes fließen kann. Es gibt eben Unterschiede in der Rationalität, es werden Ersetzungen gefunden. Rodolfo räumt auch ein, das anzumerken ist, dass das Spiel sich nie restlos in Arbeit umwandeln kann. Ja. Und ich finde das auch sehr ehrlich und gut, weil es bleibt ein Rest und ein sich arrangieren müssen. Erstens, es gibt immer Konflikte dabei, beim sozusagen vom Spielen ins Arbeiten kommen und dann auch ins Arbeiten, das auch wenn es sehr primärprozesshaft oder durchzogen ist vom Begehren. Es ist immer ein sich Abfinden von Koexistenz, also ein Nebeneinander von spielerischer Tätigkeit und der Notwendigkeit von Existenzsicherung notwendig. Und das ist auch etwas, was Adoleszente, junge Erwachsene erst lernen müssen, sozusagen, das zu verbinden. Und auch das Pendeln zwischen Progression und Regression findet in der Adoleszenz in einem sehr, sehr hohen Ausmaß statt und soll auch viel dort stattfinden können, soll aber auch im weiteren Leben stattfinden können. Ja, und dann gibt es sozusagen einen Abschluss, in dem man meint, dass es eigentlich die Triebe sind. Und ich glaube, da treffen wir uns dann wieder mit deinem Text, lustigerweise. Das sind also, dass es die Triebe sind, die uns unermüdlich und asymptotisch die menschliche Existenz tragen und die auch das Spielen arbeiten und auch diese Entwicklung, die kindliche Entwicklung, aber auch die Entwicklung in der Adoleszenz vorantragen. Ja, jetzt habe ich vielleicht so kurz über diese körperlichen und signifikanten Verschränkungen in der Adoleszenz gesprochen. Und ich möchte eigentlich nur ganz kurz noch ein Zitat von Freud, das mir sehr gut gefällt und das für mich auch sozusagen die Psychoanalyse sehr gut beleuchtet, wie ich sie verstehe und auch viele, wo eben das Körperliche und das Sprechen sehr gut beschrieben wird, möchte ich gerne vorlesen. Als ich mir die Aufgabe stellte, das, was die Menschen versteckten, nicht durch den Zwang der Hypnose, sondern aus dem, was sie sagen und zeigen, ans Licht zu bringen, hielt ich die Aufgabe für schwerer, als sie wirklich ist. Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis verbergen können. Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen, aus allen Poren dringt ihm der Verrat. Und darum ist die Aufgabe, das Verborgenste Seelische bewusst zu machen, sehr wohl lösbar. Also eine sehr positive Aussicht zum Schluss. Ja, ich glaube, da möchte ich Schluss machen. Danke. ich was dazu sagen oder fragen. Zum Ersten, du hast dann was von diesen Spendern gesprochen, ja, die er erzeugt hat. Das sind also diese sozialen Spender. Könnte man darunter auch damit auch erklären, dass Jugendliche sich so gern, das ist heute ein lacanianisches Beispiel, sich so gern banden. Wenn sie zum Beispiel in diesem Milieu leben, ja, wo die Bande die habe ich eh so gemeint, aber durchaus alles gut. Und zu den Aufrichtungen, diese badische Vaterstag, unter dem Wunsch des anderen, wenn das Kind unter dem Wunsch der Mutter oder der Eltern, dass sich das Kind aufrichtet. Ja, es ist nicht der Wunsch, sich aufzurichten, sondern der Wunsch, dass er den Wunsch hat, seinen eigenen, sich aufzurichten und seinen Weg zu gehen. Und eigentlich ist das so. Ist das jetzt mit der Vorstellung oder ist das jetzt real für das ganz kleine Kind? Das ist ein Aufzurichten oder ist das jetzt das ist das ganz kleine Kind. Aber ich glaube, es ist dann passiert, natürlich muss das in der Adoleszenz auch passieren. Weil sonst ist es schwierig, nicht? Wenn sozusagen dieses, es kommt darauf an, wie jemand benannt ist, also sozusagen wie der Jugendliche. Das heißt, das Aufrichten ist eine Leistung an den anderen. Das Aufrichten ist sozusagen, also das ist für mich ist das eine schöne psychische Beschreibung dafür, warum die Kinder aus diesem passiven Weichen, ja, sozusagen, sich immer mehr aufrichten und aufziehen eine Zeit lang und gehen wollen und rennen wollen. Ja. Bevor wir natürlich jetzt mal kurz einen Vorschlag machen, und zwar nachdem wir nur noch der harte Kern sind, ob wir diese Diskussion nicht bei einem Bier weiterführen. Ja, gut. Danke euch. Ja, gerne. Danke fürs Zuhören, für die Geduld. Ja, das war mir niemand kaut hat.